Wow, ja. Gebt Jesus einen Applaus, laden wir schon mal ein. Auch herzlich willkommen am Livestream. Heute wird es wieder super gut. Das ist schon mal Fakt, das können wir gar nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so bei Intensivabende und bei allen anderen Abenden, wo wir haben, es wird einfach immer stark, weil Gott da ist, ne? Weil Gott da ist und deswegen kann es eigentlich nur stark werden. Und ich habe mir so, ja, oder habe mir so überlegt, was sage ich denn heute, ne? Und ich hatte so ganz stark vom Geist so den Eindruck, Dankbarkeit heute, Dankbarkeit. Ich weiß auch nicht, Dankbarkeit war heute so auf meinem Herzen und dann habe ich so zurückgeblickt auf mein Leben und dachte, ja, ich habe eigentlich so viel Grund, dankbar zu sein. Wisst ihr, Gott ist da, Gott ist immer da, auch wenn du dich heute vielleicht nicht so fühlst, also wenn du dich verlassen fühlst, aber Gott ist trotzdem da. Er ist da, er ist ganz nah bei dir, er lebt in dir, ne? Der Heilige Geist lebt in dir und damit lebt auch Gott in dir. Und wenn ich so zurückgeblickt hatte in meinem Leben, Gott war immer da, Gott war immer da. Wenn ich auf Abwegen gekommen bin, hat er mich wieder in die richtige Richtung reingeführt. Ja? Wenn ich nicht mehr weiter wusste, hat er wieder eine Tür aufgemacht. Als ich verzweifelt war, hat er mich getröstet. Als ich Liebe gebraucht habe, hat er mir Liebe gegeben. Vielleicht merkt man es im ersten Schritt gar nicht, also auch wenn du es jetzt vielleicht gefühlsmäßig denkst, wow, bei dem war das so, bei mir ist das gar nicht so. Es hat gar nicht so sehr mit Gefühlen zu tun, sondern es ist einfach das Bewusstsein, Gott ist da. Und Gott ist auch heute bei dir da. Gott ist auch heute gerade jetzt da. Und Gott möchte diese intensive Beziehung mit dir immer weiter in die Tiefe reinbringen, immer weiter ich traue mich jetzt das Wort nicht aussprechen, weil ich gerade einen Blocker auf der Zunge habe. Intensivieren. Ich habe es rausgekriegt. Ja, es ist wirklich so. Gott möchte diese Beziehung mit dir haben. Du bist für ihn wundervoll. Du bist sein Meisterstück. Du bist es, für was Gott brennt. Ja, und jetzt liegt es an uns, auch für Gott zu brennen, in dieses Bewusstsein reinzusteigen, ja, er ist da. Und wie machen wir das auch am besten jetzt auch im Lobpreis, ne? Wenn wir mit Dankbarkeit da reingehen. Wenn wir wirklich mit Dankbarkeit da reingehen, dann such dir jetzt einfach mal ganz kurz, such dir irgendwas in deinem Leben, auch wenn du gerade Herausforderungen hast, such dir irgendwas in deinem Leben, wo du jetzt gerade dankbar sein kannst, ne? Und dank Gott einfach mal dafür und geh genau mit diesem Bewusstsein wirklich auch in diesen Lobpreis rein, ne? Erheb ihn, denn er ist Gott über alles und er liebt dich so sehr und er will nur das Beste für dich. Also wenn du da jetzt wirklich mit dieser Dankbarkeit reingehst, alles andere mal versuchst loszulassen, ne? Dann wirst du merken, wie sich alles verändert. Genau. Und da wollen wir starten, ne, mit dem Lobpreis jetzt. Geht wirklich mit rein, lasst euch mitleiten von Gott. Ja, ihr dürft genau das tun, was wir singen heute. Und zwar, wir freuen uns alle zusammen am Herrn, denn die Freude an ihm ist unsere Stärke, unser Schutz. Außerdem springt einfach hinein in diesen Lebensstrom. Wisst ihr, das ist so wichtig, wenn wir einfach hineinspringen, alles andere loslassen, hineinspringen und hineintauchen in diesen Strom des Lebens, der uns reinwäscht, der uns einfach sauber macht und alle Lasten fallen ab und Leichtigkeit kommt herein. Und als drittes, da wollen wir einfach zusammen diesen himmlischen Wein trinken. Trinkt einfach mit, tut es einfach, nicht nur singen oder summen, sondern wir tun das ja alle zusammen. Wir trinken uns voll, voll, voll mit dem himmlischen Wein. Und zuerst freuen wir uns, ja, egal was war, egal was noch ist. Wir entscheiden uns einfach dafür, dass wir uns freuen. Alle Zeit im Herrn. Halleluja. Ich freue mich alle Zeit in dir.

gehen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg. Wir gehen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus, immer mehr wie du, immer mehr wie du, immer mehr wie du, Jesus wie du, immer mehr wie du, immer mehr wie du, immer mehr wie du, Jesus wie du, ja immer mehr wie du, immer mehr. Wir nehmen diese Liebe auf. Ja, wir füllen uns mit dieser Liebe. Wir schauen auf diese Liebe. Wir wollen einfach so voll sein mit dieser Liebe. Ja, voll, ganz voll, nur noch mit dieser Liebe. Und diese Liebe, die soll uns einfach jetzt übernehmen. Danke für diese Liebe, Jesus. Sie ist wirklich grenzenlos. In allem Reich gemacht. Herrlicher, Liebe meines Lebens, du tust Wunder, du tust Wunder. Herrlicher, Liebe meines Lebens, du tust Wunder, du tust Wunder. Halleluja, schau auf ihn, schau auf seine Herrlichkeit ist hier, oh, seine Herrlichkeit steht im Zentrum dieses Gottesdienstes, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er in ihrer Mitte und somit ist seine Herrlichkeit im Zentrum dieser Versammlung. Und du richtest deinen Blick auf diese Herrlichkeit. Du richtest deinen Blick auf ihn. Und du wirst übernommen von dieser Herrlichkeit. Du wirst übernommen von dieser Substanz des Himmels. Du wirst übernommen von dieser Kraft des Himmels. Oh, du wirst übernommen in Jesu Namen. Du wirst übernommen von ihm. Oh, du wirst übernommen von ihm. Oh, du wirst übernommen von ihm. Oh, nach mehr von dir. Wir sind hungrig nach mehr von deiner Herrlichkeit. Oh, wir sind hungrig nach deinem Wirken in unserem Leben. Wir strecken uns aus. Wer von euch ist hungrig? Streckt ihr einfach mal aus. Oh, wir wollen mehr von dir, Herr. Mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deiner Herrlichkeit. Oh, komm, Heiliger Geist, komm noch mehr. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Oh, wir brauchen verzweifelt mehr von dir. Oh, auch jeder Einzelne hinterm Livestream. Oh, du brauchst mehr von ihm. Und du streckst dich aus nach seiner Herrlichkeit. Oh, du streckst dich aus nach seiner Gegenwart. Oh, und er übernimmt dich. Die Liebe Christi überwältigt dich. Die Liebe Christi übernimmt dich. Der Strom des Geistes. Oh, der Strom des Himmels füllt den Raum. Oh, der Strom des Himmels füllt den Raum und er fließt über den Livestream hin zu all denen, die zugeschaltet sind. Und er fließt im Geist hin zu den Menschen, mit denen wir verbunden sind im Geist. Oh, er überflutet ganz Filderstadt. Oh, er überflutet den Großraum Stuttgart. Oh, er überflutet Baden-Württemberg, Bayern, jedes einzelne Bundesland, Österreich und die Schweiz, Frankreich, Liechtenstein, Spanien, oh, England, Holland und jede Nation Europas und der Welt. Oh, fließ, Heiliger Geist. Oh, fließ noch mehr, Heiliger Geist. Oh, wir wollen mehr von dir. Oh, wir wollen mehr von dir. Übernommen von dir. Übernommen von deiner Kraft. Oh, übernommen von deiner Liebe. Übernommen von deiner Herrlichkeit. Oh, übernommen, übernommen, übernommen. Oh, mehr von dir, mehr von dir. Oh, füll uns, Heiliger Geist, füll jeden Einzelnen, Herr, mit mehr von dir, mehr von der Liebe, Jesus. Oh, mehr von deiner Liebe, Jesus. Oh, bedecke uns mit deinem Blut. Oh, bedecke uns mit deinem Blut, Jesus. Oh, bedecke uns mit deinem Blut. Bedecke alle Schuld und Sünde. Bedecke alle unsere Fehler. Bedecke uns mit deinem Blut. Oh, und lass nichts anderes mehr gesehen werden, außer deine Herrlichkeit in uns. Und deine Herrlichkeit auf uns. Lass uns offenbar werden als Söhne der Herrlichkeit, Herr. Oh, bedeckt mit deinem Blut, frei in deiner Herrlichkeit, aufrecht in deiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Oh, oh, roll over us, Holy Spirit. Roll über uns weg, überflute uns. Oh, more Lord, more Lord. Oh, more Lord, yeah, more Lord, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, da ist mehr von dir. Danke, Jesus, danke, Jesus. Lass uns, Herr, vollkommen in deine Gegenwart zur Ruhe kommen, Herr. Lass uns vollkommen in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen, Herr. Lass uns vollkommen in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Wo wir einfach nur vor dir sind. Wir einfach nur vor deinem Angesicht sind, Herr. Und wo wir dir begegnen, Herr. Von Angesicht zu Angesicht. Wo du zu uns sprichst, Herr. Seele in Einklang kommen mit diesem Klingen des Geistes, mit diesem Klingen seines Geistes in deinem Geist. Sehen jetzt im Geist. Andere hören im Geist. Andere nehmen etwas wahr im Geist. Der Heilige Geist spielt einfach so, wie er möchte, die Töne an in deinem inneren Menschen. Vielleicht zeigt er dir eine Vision, einen Film, der vor deinem inneren Auge abläuft. Wahrscheinlich ist es dann auch etwas, was nicht nur für dich ist, sondern auch für andere hier im Raum, vielleicht für uns alle oder für Einzelne. Frag ihn einfach. Frag ihn, Herr. Für wen ist das? Vielleicht für uns alle. Vielleicht für Einzelne. Vielleicht gibt er dir einen Eindruck, was er im Leben einer bestimmten Person tun möchte. Er gibt dir ein Wort der Erkenntnis. Zeigt dir einige Details aus ihrem Leben, um ihr zu dienen, um sie persönlich anzusprechen. Und er gibt dir ein Empfinden, dass jemand hier ist mit einem bestimmten Problem, mit einer bestimmten Krankheit vielleicht, die er heilen möchte. Oder er gibt dir einfach ein Wort der Ermutigung für uns alle. Das Wort sagt, wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder etwas. Warum hat jeder etwas? Weil der Heilige Geist auf unserem inneren Menschen spielt und ihn zum Klingen bringt. Das sind Visionen, das sind Worte der Ermutigung, das sind Worte der Erkenntnis, das sind Eindrücke für Heilung, Befreiung, Freisetzung. Vielleicht einfach ein Bild für das, was er gerade jetzt im Geist tut oder tun möchte. Halleluja. Wenn du einfach merkst, dass der Heilige Geist da etwas in dir aufrührt, aber etwas in dir lebendig macht, sei es durch Sehen, durch Hören oder durch Empfinden, dann einfach, lass uns jetzt einfach den Raum dafür haben, wo du nach vorne kommst, einfach zu einem der Mikrofone da gehst und einfach das weitergibst, was er dir zeigt. Weil es wird wieder andere segnen. Es wird dich segnen, aber es wird auch andere segnen. Also sei mutig, gib einfach weiter, was er dir zeigt. Ich habe den Löwen von Juda gesehen und der ist aufgetreten. Der Löwe von Juda, der kommt nicht schüchtern daher, sondern der Löwe von Juda, der tritt auf. Und er ist wirklich wumm, wumm, mit seinen Pfoten, wumm, stand er auf diesem Land oder ja, auf jedem Land, das zugeschaltet ist. Und ich habe gesehen, wie dieser Löwe wuchs. Und er wurde immer größer. Und dieser Löwe brüllte. Halleluja. Und ich habe Gefängnisse gesehen und dieser Löwe brüllte und er war entschieden. Und dieser Löwe von Juda ist Jesus. Und er war entschieden, dass vor allem auch keins seiner Kinder in irgendeinem Gefängnis leben. Weil es ist furchtbar für ihn zu sehen, wenn seine Kinder in irgendeiner Weise in einem Gefängnis leben. Und er ermutigt euch, lass den Löwen von Juda wirklich in dir aufstehen und lass ihn brüllen und gib dich mit keinem Gefängnis, in das der Teufel dich eingesperrt hat, fast immer durch Gedanken, Lügen einfach, gib dich nicht damit zufrieden, sondern vereine dich mit dem Löwen von Juda und brülle! Wow! Huch! Ich habe die Worte wahrgenommen, bleibt in mir, so bleibe ich in euch und ihr werdet Ruhe finden. Das ist ganz allgemein, aber dann habe ich den Eindruck, dass irgendjemand da ist oder wenigstens eine Person, die in einer Situation ist, die ihr Herz unruhig macht. Ich weiß keine spezifische Situation, aber irgendwo in einer verzweifelten Situation mit unruhigem Herz. Und ganz spezifisch für diese Person gilt es, bleib in mir, so bleibe ich in dir und du wirst Ruhe finden. Sei getrost und unverzagt, ich bleibe bei dir. Und die Lösung liegt in mir, in der Ruhe in mir. Und dein unruhiges Herz wird ruhig in mir. Wen betrifft es, dann setzen wir es gleich frei, aber diese Ruhe Gottes einfach bei dir. Ja. Wenn es dich betrifft, steh einfach auf, dann setzen wir es einfach frei, die und in Ruhe und in Frieden. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Ruhe und deinen Frieden, Herr. Danke, Herr, dass jede Unruhe zum Ende kommt, Herr. Danke, Herr, dass jede Unklarheit zum Ende kommt, Herr. Danke, dass du der Gott der Lösungen bist, Herr. Dass du nicht der Gott der, des Chaos bist, Herr, sondern du bist der Gott der Lösung, Herr, du bist der Gott des Friedens, Herr. Und im Namen Jesu Christi, Herr, setze ich deinen Frieden jetzt frei, setzen wir gemeinsam deinen Frieden jetzt frei, Herr, ja, in dir, Herr. Halleluja, sodass er in dir zur Ruhe kommt. In Jesu Namen. Jetzt, und wir sagen, der Sturm schweigt und die Ruhe Gottes hält Einzug. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ich hatte eine Uhr gesehen und die Uhr war nicht mit 1 bis 24 Stunden, sondern die Uhr, da war gar nichts drauf. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, wir sind außer Raum und Zeit und wir treten in eine neue Zeitrechnung ein, wo sich die Söhne der Herrlichkeit einfach neu positionieren und nicht mehr unter den Deckmantel der Angst sowieso nicht mehr gehen, aber in unserem Land und über die Grenzen hinaus einfach neu aufstehen. Und in dieser neuen Zeitrechnung ist einfach alles außer Raum und Zeit und es sind keine Begrenzung da und es werden Masken fallen und es fällt ein neuer Geist der Anbetung und und diese Menschen, diese Söhne der Herrlichkeit werden sich schnell ausbreiten, mehr denn je. Also es ist, ich sah, wie das explodiert und wie das in unsere Länder hinausging, in die Nationen hinausgehen, wie Schlüsselfiguren von hier ausgehen und wirklich in die Länder hineingehen. Und eure Zeit ist jetzt da, auch wenn es im Sichtbaren noch nicht so aussieht. Es beginnt jetzt, wo der Ruf rausgeht, wo du neu positioniert wirst und wo du es einnimmst, deinen Platz und deinen Stand. Geh nicht unter diesen Deckmantel der Angst, sondern wir setzen einfach das Neue frei, dass du deinen Fuß wirklich vorwärts tust, einen Schritt nach vorne wirklich, dich neu positionierst und neu wirklich als eine Herrlichkeitsarmee vorangehst, wie noch nie, die in Einklang und in diesem Dreiklang mit dem König der aller Könige vorangeht. Und wir verbreiten diese neue Zeit, diese Herrlichkeitsarmee, die nicht zu stoppen ist einfach. Halleluja. Einer nach dem anderen, ja. Ich hatte immer wieder diese Worte, und alles, was mein ist, ist dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Wie der Vater das zu uns sagt und uns herausfordert, das ja immer mehr zu verstoffwechseln. Und es ist nicht wenig, das ist alles, was seins ist unseres, und ja, dass wir darüber einfach das immer mehr reinholen und darüber meditieren, verstoffwechseln. Und ich glaube, dass es auch was uns hilft, immer mehr und über diese Brücke zu gehen, hinein in diese, in die geistliche Welt, einfach wenn das Bewusstsein in uns zunimmt und präsent ist. Er ist hier mit seiner Gegenwart. Schau einfach auf ihn. Ja, sein Blut ist geflossen für dich. Halleluja. Sein Blut der Vergebung, sein Blut der Reinigung, sein Blut der Heiligung. Es ist geflossen. Du musst dich nur hineinbegeben in diesen Strom. Einfach hineinbegeben in dieses Feuer seines Geistes. Halleluja. Er rührt die Wasser auf. Danke, Jesus. Danke, Jesus, du bist der Herr der Herrlichkeit. Du bist der König der Könige, wir beten dich an. Du sitzt auf dem Thron, Herr, und du weißt genau den nächsten Schritt schon vor dem ersten. Halleluja. Und einen Schritt um den anderen führst du uns und leitest du uns, Herr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, lass uns wirklich ihn anbeten, lass uns ihn groß machen. Halleluja. Wenn noch jemand ein Wort hatte, wenn noch jemand einen Eindruck hatte, kannst du einfach nach vorne kommen und es einfach weitergeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seine Gegenwart ist hier. War das was, ja? Halleluja. Ich habe ein großes Feld gesehen, Wiesen, ungemähte Wiesen. Also ein Land, das noch nicht bebaut war, noch nicht eingenommen. Und es waren so alte Zäune, alte Zaunpfosten, die so halb schon runtergelegen sind, aber sie haben trotzdem eine gewisse Barriere dargestellt. Und dann bin ich so dagestanden und habe gesagt, Herr, wie kann man auch auf diesem Feldweg, da ist schwer durchzukommen, auf diesem alten Feldweg. Und dann hat er gesagt, ich habe noch ganz andere Pläne. Schau mal, was ich für einen Plan habe. Dieses ganze Gelände, da wird alles abgeräumt. Diese alten Zäune, alles, was krumm hügelig ist, wird abgeräumt und es wird eine wunderbare Straße, ein wunderbarer Weg wird gemacht. Amen. Und es wird ein Land, ein gutes Land, es ist ein gutes Land und es wird ganz neu hergerichtet, eingenommen und da wird viel aufgebaut auf diesem Land. Halleluja. Danke, Jesus. Also ich habe auch noch was gesehen. Ein ganz kostbares, schönes Seil aus Gold. Aus kostbarem, purem Gold. Und das habe ich hier in der Gemeinde gesehen. Und das Gold ging, dieses Seil aus Gold ging durchs ganze Land, hat sich überall durchgezogen. Und jeder, der dieses Seil aus diesem kostbaren Gold, also dieses Herrlichkeitsseil, angefasst hat und berührt worden ist davon, der ist ergriffen worden von dieser Herrlichkeit und ist mit hereingekommen in diese Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass jetzt die Zeit ist, Herr. Dass jetzt die Zeit ist, Herr, wo du deinem Volk begegnest in einer neuen Dimension mit deiner Herrlichkeit, Herr. Einer neuen Dimension mit deiner Gegenwart. Und jeder, der dich ergreift, Herr, wird hineingezogen, Herr. Jeder, der will, wird hineingezogen. Danke, Jesus. Danke, Herr, für diesen Zug. Diesen Zug in deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du hier bist heute Abend. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Sitzt deine Maske korrekt. In letzter Zeit, immer wenn ich nach Filderstedt reinfahre und auch wieder rausfahre, da sind so Plakate. Ja, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon. Wir kennen ihn, steht da drauf, ja. Und jedes Mal gibt es mir so einen Stich, ne? Ich denke, die Botschaft ist genau richtig. Wir kennen ihn, aber die Person ist nicht die richtige da drauf, ja. Nichts gegen die Person, will ich nicht sagen, ne? Aber ich glaube, es geht wirklich, ich glaube, das ist schon prophetisch, ja, so, weil es geht darum, ihn kennenzulernen, den Vater wirklich kennenzulernen. Sein Angesicht zu suchen, ja, wirklich vor sein Angesicht zu kommen, weil er ist einfach, um den es geht, ja, der Vater im Himmel, der voller Liebe ist, ja, der voller Liebe ist. Josua im Zelt der Begegnung, ja, wo es heißt, er blieb dauerhaft dort, ja, es hat ihn, hätten ihn keine 10 Pferde rausbringen können, glaube ich, ja, aus diesen Zelt seiner Gegenwart, ja, und das Zelt der Begegnung ist jetzt in uns, ja, und wir müssen gar nicht weit gehen, weißt du, es ist vor Ort sozusagen, ja, vor Ort ist seine Herrlichkeit, das, was du halt brauchst, ist Zeit, ja, was du brauchst, ist Zeit, du musst Gott ein Stück weit Zeit geben, ja, er sagt ja auch an einigen Stellen im Wort, kauf die rechte Zeit aus, Und ich glaube, du kannst deine Zeit gar nicht besser investieren, als darin mit ihm zusammen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Mit ihm, also vor ihm zu kommen. Ja? Man kann es auch nicht irgendwie, ich habe festgestellt, du kannst es gar nicht so machen. Ja? Du bist dann da und sagst, Herr, hier bin ich, ja, jetzt komm mal, ich habe 10 Minuten, ja. Es funktioniert nicht so arg, ja. Ich meine, Gott gibt Gnade, es funktioniert manchmal auch in 10 Minuten, wenn er sieht, du hast nicht viel Zeit, aber Gott braucht einfach deine Zeit, ja, und wir, vor allen Dingen wir brauchen ihn, ja. Und er ist die Lösung für alles, ja. Und vor allen Dingen in seiner Gegenwart ist die Lösung für alles, ja. So von Natur aus sind wir gestrickt, oder ich bin so gestrickt, da immer erst eine Lösung zu suchen, wenn ein Problem auf mich zukommt. Aber in seiner Gegenwart sind die Lösungen vorhanden, ja. Einfach nicht nur Lösung zu suchen, auch sein Gesicht zu suchen. Und dort werden wir verändert. Ja, so als Christ, ich habe oft gelernt oder gehört, ja, du musst so und so werden, du musst das und das machen und dieses umsetzen. Und ich habe festgestellt, man kann sich ein Stück weit ausstrecken, aber irgendwann geht nachdem, wie du gestrickt bist, geht es besser oder weniger gut. Aber ich habe festgestellt, ich brauche unbedingt ihn und ich brauche ihn wirklich noch viel mehr, als ich ihn jetzt habe und noch viel mehr. Ja? Und ich glaube, wir können diesen Hunger wirklich, du kannst diesen Hunger fördern. Ja? Du kannst diesen Hunger fördern. Ja, wenn du eine Weile gefastet hast, hast du irgendwann keinen Hunger mehr. Ja, aber du kannst diesen Hunger fördern. Ja, und den Hunger förderst du, je mehr du seine Gegenwart kennenlernst. Weißt du, wenn du schmeckst, wer Gott ist, ja, wenn du nur eine Idee davon bekommst, ja, in Augenblicken in der Begegnung mit ihm, wenn du erkennst, wie unvorstellbar diese Liebe ist, ja, wie das kann man gar nicht begreifen, das kann dir auch kein Mensch geben, ja, das kann dir nur er geben, ja, oder Menschen, die von ihm gefüllt sind, ja, seine Gegenwart ist sowas Kostbares, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, und ich glaube, es geht in der letzten Zeit oder in der nächsten Zeit oder jetzt oder überhaupt, ja, darum, ihn einfach kennenzulernen und mit ihm Zeit zu haben und in seiner Begegnung zu sein, ja, und sich von ihm füllen zu lassen, ja. Es heißt an einer Stelle, kauf die rechte Zeit aus, dass wir uns füllen lassen, ja, nicht mit dem Wein, sondern wirklich auch in der Anbetung mit ihm. Anbetung ist auch was ganz Starkes, wenn du in die Anbetung gehst, auch selber in die Anbetung gehst. Du musst nicht mal singen können, einfache Worte reichen da aus und die Situationen ändern sich, ja, und die Fülle ist dann plötzlich da, ja, und das ändert alles, ja. Weißt du, wenn seine Fülle da ist, ist plötzlich alles ganz anders. Hast du das schon mal festgestellt, ja? Wenn seine Gegenwart den Raum betritt, ist alles völlig anders, ja. Du hast erst noch so gedacht und plötzlich bist du ausgerichtet, ja. Bist du ausgerichtet und plötzlich, erst ging es dir schlecht und du hast gar nicht gewusst, woran es liegt oder was los ist, und plötzlich geht es dir gut, weil du weißt, Gott ist da, oder ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist deine Präsenz, die einfach alles verändert, ja, die uns zum Guten polt, ja, die uns einfach fähig macht, die uns ermutigt, ja. Gott macht dich ja mutig. Du hast es vorhin gehört mit diesem Löwe von Juda, weißt du? Gott ist immer ein Gott, der einen ermutigt, der dich hochreißt, der dich rausgehen lässt, ja, der wirklich macht, dass du das Land ergreifst, ja. Nicht umsonst war Josua der das Volk ins gelobte Land geführt hat. Er war ständig im Zelt der Begegnung, ja. Weißt du, wie er ermutigt wurde? Und er hat gesagt, ich gehe da nicht mehr weg, hier bringt mich niemand weg, das ist da, das ist mein Wohnort, hier will ich sein, ich will nirgendwo anders sein, ja. Und du kannst Christ machen, ja. Es geht wirklich, du kannst Christ machen, du kannst auch gerettet sein und kannst viele Sachen machen, aber du kommst manchmal an Punkte, oder du kannst an Punkte kommen, wo das einfach nicht mehr ausreicht, wo du weißt, ich brauche jetzt einfach mehr, ich brauche mehr von ihm, ja, ich brauche mehr von ihm, und je früher du das erkennst und je früher du da reingehst, umso besser ist es, ja. Ich habe so ein Buch gelesen, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, über die ersten Christen, ja, wo da beschrieben wird, wie die den Löwen vorgeworfen werden. Und ich habe gesagt, früher hätte ich gesagt, ja klar, ich bekenne meinen Glauben und was ist so ein Löwe, ne? Aber heute habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich werde der Erste, der die Beine und ja, ja, und da brauchst du seine Gegenwart, ja? In seiner Gegenwart kannst du bestehen, in seiner Gegenwart kannst du durch Prüfung gehen, in seiner Gegenwart brichst du einfach durch, in seiner Gegenwart nimmst du das Land ein, dein Land, weißt du, Gott hat für dich ein Land bereitet, das es gilt einzunehmen, ja? Und es nimmt unter Umständen auch jemand anders ein, wenn du es nicht einnimmst, ja? Und Gott hat dich dafür gesetzt, also es ist wirklich da an der Zeit oder dran, einfach da reinzugehen und ihn kennenzulernen und sagen, oder zu sagen, ich kenne ihn, weißt du, wir sind ja die, die ihn kennen, zumindest ein Stück weit. Du wirst ihn nie so ganz vielleicht kennenlernen, aber so immer mehr, ja, immer mehr von ihm, immer mehr von seiner Gegenwart, weil Gott ist ja eigentlich, glaube ich, unerforschlich, also ohne Ende, ja, da ist so viel zu entdecken, ja, Räume seiner Gegenwart, ja, wo Sachen fließen, die einfach da sind, die die Welt auch braucht, weißt du, die Menschen brauchen seine Gegenwart. Ich frage mich in letzter Zeit öfters, wie es die Leute draußen aushalten, ohne Gott, ja, nur einen Tag, ja, ohne seine Gegenwart nur einen Tag, wie geht das? Es ist mir völlig schleierhaft, ja. Die draußen sagen vielleicht, ja, gut, du brauchst halt Gott, weil du sonst depressiv wirst, aber das ist nicht so, weil seine Gegenwart ist was unwahrscheinlich Kostbares, ja. Ja, und wenn du jetzt jemand sagst, du brauchst Jesus, ja, dann dreht er sich vielleicht um und geht weg oder so, weil er gar nicht weiß, wovon du redest. Aber wenn du seine Gegenwart ihm bringst, ja, wenn du aus seiner Herrlichkeit kommst, ja, ich glaube, bei Jesus war es ganz genauso. Er kam, der hat ja auch nicht gesagt, ja, ich bin jetzt Jesus, Gottes Sohn, was soll ich Kontakt mit dem Vater haben? Ja, ich kenne ihn ja von Anfang an, ja. Und Jesus hat gesagt, ich brauche einfach die Beziehung, ja, ich brauche nachts oder wenn kein Leute da ist, ich brauche die Gegenwart mit ihm, ja, mit dem Vater. Und genauso brauchen wir das auch. Wenn du aus seiner Gegenwart kommst, ja, da werden die Leute hinterher springen und sagen, ich will das auch haben, was du hast, ja. Ja, ich will das unbedingt haben, ja. Wir sollten uns gegenseitig da ermutigen, da reinzugehen, glaube ich, ja. Weil Gott ist einfach gut. Gott ist gut. Es lohnt sich, für ihn zu leben. Es lohnt sich, für ihn zu sterben. Es lohnt sich einfach, mit ihm zusammen zu sein, ja. Er ist der Meister unseres Lebens. Weil es gibt nichts Besseres. Ja, löst dich von dem Gedanken, dass es irgendwas Besseres gibt als Gott. Ja, du kannst auch nach seinen Segnungen streben und es ist gut, von ihm gesegnet zu werden. Und wir wollen das alle. Aber letztendlich ist die größte Segnung, mit ihm zusammen zu sein, ja, in seiner Fülle zu sein, in seinem Zelt zu wohnen, ja. Das heißt, warum heißt das Zelt der Begegnung, ja? Das heißt ja nicht Tempel Gottes, das heißt Zelt der Begegnung, ja. Es hat ja einen Grund, ja. Wir begegnen ihn. Genau. Amen. Amen. Also er ist derjenige, der stark ist in uns. Also er, der stark ist in den Schwachen mächtig. Ja? Also, und wenn du dich manchmal schwach fühlst, kann ja sein, dass deine Seele oder dass du vom Gefühl her dich manchmal schwach fühlst oder dass du nicht weißt, wie soll ich das machen, wie soll es jemals funktionieren. Weißt du, er in dir ist der, der stark ist. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen. Weißt du, das ist die gute Nachricht. Ja, die gute Nachricht ist, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen. Ja, wir müssen es nicht aus uns selber tun. Er ist es in uns. Also, und er wirkt durch uns. Er wirkt durch uns. Und ich hab so oft einfach das schon erlebt. Oder ich denk mir immer wieder, weißt du, Gott, das Einzige ist, was er von uns verlangt, ist, dass wir den ersten Schritt tun. Ja, dass er einfach will, dass wir einfach unseren Glauben sozusagen, ja, dass wir unseren Glauben ihm zeigen und sagen, Herr, hier bin ich, ja, jetzt mach du den Rest. Ja, so auf die Art, dass du sagst, okay, der erste, was weiß ich, keine Ahnung, da hinten ist das Ziel und du sagst Gott, Herr, hier mein erster Schritt. Ja? Und den Rest musst du machen. Keine Ahnung, wie ich da nach hinten komme. Ja? Aber aber das ist einfach, Gott verlangt schon was von uns. Weißt du, er verlangt schon was von uns. Aber es ist trotzdem sehr wenig, was es braucht, ja, aus deiner Kraft. Ja. Und es ist einfach sehr viel, was er aus seiner Kraft einfach dazu tut. Ja. Und darauf können wir uns stellen, darauf können wir bauen. Weißt du, er ist der Vollbringer, weißt du, er ist derjenige, der das bewirkt. Weißt du, wir sozusagen sind nur diejenigen, die es anstoßen. Weißt du, wir sind diejenigen, die Chancen nutzen. Ja, oder ja, wenn man letztendlich eine Chance nutzen, weißt du, du bist derjenige, der vielleicht auf jemanden zugeht und sagt, hey, kann ich für dich beten? Weißt du, wenn dein Arbeitskollege dir erzählt hat, was er für körperliche Beschwerden hat oder wie es ihm geht, weißt du, du kannst einfach sagen, hey, kann ich für dich beten? Weißt du, das ist ein gutes Beispiel, weil wenn du sagst, kann ich für dich beten, du selber kannst ihn ja nicht heilen. Ja, es ist ja immer Gott, der heilt. Aber genauso ist es bei anderen Dingen auch, wenn Gott dir einfach Projekte zeigt, wenn Gott dir Dinge zeigt und Gott sagt, hey, in der Arbeitswelt, da ist irgendwie ein Projekt, was ansteht und du denkst, boah, wie soll das jemals funktionieren? Weißt du, aber du spürst in dir, wenn Gott zu dir spricht, wo du sagst, hey, mach das, ich stehe hinter dir, weißt du, ich bin mit dir, mach das. Weißt du, dann sei mutig, sei kühn, weißt du, und geh diesen ersten Schritt. Und sag, okay, Herr, ich mache das. Und du sagst deinem Chef oder deinem Vorgesetzten, okay, ich würde es gerne machen. Und er, weißt du, er ist mit dir, er bestätigt dich. Er, weißt du, er gibt dir Rückenwind, weißt du, er ist einfach da, er leitet dich, er führt dich, weißt du. Manchmal im Nachhinein betrachtet gewisse Dinge, weißt du selber nicht, wie es funktioniert hat. Aber du weißt und du hast dann quasi die Bestätigung, dass Gott einfach da war. Gott war drauf, Gott war die ganze Zeit mit dir, weißt du. Er hat dich nie im Stich gelassen. Und das ist das, was er immer wieder zu dir sagt, weißt du, geh diesen ersten Schritt, geh einfach, mach den ersten kleinen Schritt, ja. Und er ist einfach voll da, er ist einfach voll drauf, weißt du. Es ist, ich habe es gelesen, Paulus hat geschrieben, weißt du, Paulus, er hat erkannt, dass es nicht aus eigener Kraft machen kann. Ja, und er hat sogar so viel gesagt in Philipper 3,4, sagt er, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Ja, Paulus, er war gebildet, weißt du, er wusste sehr viel. Ja, er hatte weltlich gesehen auch einiges erreicht, ja, wenn auch noch am Anfang auf der falschen Seite. Aber weißt du, und Paulus hat erkannt, er kann es nicht aus seiner Kraft heraus tun. Ja, er kann es nicht aus seiner Kraft heraus tun. Und umso stärker ist es, wenn er sich als Gefäß, wenn er sich zur Verfügung stellt, diesem Gott, weißt du, was das dann bewirken kann. Ja, was das bewirken kann. Und heute siehst du, was durch Paulus alles bewirkt wurde. Ja, heute können wir es sehen. Und das zeigt wirklich, was möglich ist. Wenn Gott durch Menschen wirkt, wenn Gott durch dich wirkt, weißt du, für dich mag es klein vorkommen. Aber weißt du, Gott will wirklich was Großes draus machen. Ja, er will was Großes draus machen. Denk wirklich nie klein von dir. Denk nie klein von irgendeiner Begegnung, wenn du für jemanden betest. Weißt du, du weißt nie, was das für Auswirkungen hat. Weißt du nie. Weißt du, wenn derjenige sich durch dich bekehrt und genau ebenso im Reich Gottes einfach tätig wird und was weiß ich, einen Riesendienst beginnt, ja, bloß als Beispiel, weißt du, du weißt nie, was aus diesen Begegnungen wird, also sei mutig, kühn, weißt du, stell dich da drauf, weißt du, er will, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, weißt du, er will, dass wir einfach hinstellen und sagen, so ist es, weißt du, Jesus hat den Sieg vollbracht, Jesus hat den Preis erkauft für jeden, weißt du, das ist die gute Botschaft, die wir weitergeben, die wir sagen, hey, auch für dich ist er gestorben, auch für dich, weißt du, für deine Sünden, für deine Krankheiten, für deine Leiden ist Jesus gestorben, weißt du, und diejenigen, die es annehmen, weißt du, die kommen in den Genuss, das, ja, Das ist das, was Gott durch uns tut. Weißt du, durch uns wird Reich Gottes gebaut. Und zwar durch jeden Einzelnen. Durch jeden Einzelnen. Also, weißt du, ja, ich will dich einfach ermutigen, weißt du, sei kühl und mutig, weißt du, er will es durch jeden Einzelnen tun, er will nicht, dass irgendjemand am Rand steht, er will nicht, dass irgendjemand am Rand steht und sagt, okay, ich schaue mir das Ganze mal an, ich schaue mal, was die anderen so machen, weißt du, er fordert jeden von uns heraus, ja, und weißt du, die es ergreifen, die mutig, weißt du, diesen kleinen Schritt vielleicht, weißt du, es mag vielleicht, der erste Schritt mag vielleicht klein sein, aus deiner Sicht oder aus wessen Sicht auch immer, aber es ist wirklich gewaltig, was Gott daraus machen kann und machen will. Ja. Sei dir dessen immer bewusst, weißt du, Gott hat so einen größeren Plan, als wir uns das selber vorstellen können. Gottes Plan ist so viel größer als unser Plan, weißt du, so viel größer für dein Leben, für dein persönliches Leben, für, weißt du, auch für unsere Gemeinde, für den ganzen Leib Christi, weißt du, Gott hat so einen gewaltigen Plan, weißt du, er hat so viel mehr vorbereitet, und wir stehen jetzt wirklich da und sagen, Herr, ja, wir nehmen es uns, weißt du, wir nehmen das, was Gott uns gibt und gehen da damit voran, weißt du, wir lassen es nicht ungenutzt. Im Himmel, weißt du, so viel, wenn du nachliest im Himmel, die Straßen aus Gold, also ich sag's dir, ich will auf Erden Straßen aus Gold sehen, ja, weißt du, das ist vielleicht ein materielles Beispiel. Ja, ich will genauso Erweckung sehen, weißt du, dass Leute errettet werden, dass Leute geheilt werden, dass sie einfach Gott erleben, Gott kennenlernen. Ja? Aber weißt du, wir gehen mit dem, was Gott uns gegeben hat, weißt du, dieses gute Leben. Ja? Und das geben wir einfach weiter, jedem, wo sich die Gelegenheit ergibt. Weißt du, wir sind einfach großzügig, wir teilen einfach großzügig aus. Ja? Wir teilen großzügig aus. Überall, wo du hinkommst, gibst du das Evangelium weiter, gibst du diese gute Nachricht weiter. Ja? Das ist das. Wir lassen einfach keine Chance ungenutzt, einfach das weiterzugeben, was wir geschenkt bekommen haben. Ja? Was wir geschenkt bekommen haben. Amen. Genau, der Tobi hat mir das eigentlich alles schon voll weggenommen. Ja, weil ich habe nämlich vorher gehört, sei mutig und stark. Genau das ist es. Ne? In uns ist nämlich dieser Löwe. Ne? Wir müssen uns vor nichts fürchten, weil nämlich der Löwe eins der stärksten Tiere überhaupt ist. Er fürchtet sich vor nichts, er weiß, er ist der König. Ne? Und wo er hingeht, da flüchten die anderen. Manchmal muss er nicht mal brüllen, sondern allein sein Erscheinen bewirkt, dass der Feind geht. Und ich habe es letztes gehört, dass jeder von uns eine gewisse Aura hat. Ne? Aura ist ein bisschen ein komisches Wort, ne? Aber es ist wirklich so. Wir haben eine Ausstrahlung. Und in dieser Ausstrahlung haben wir Autorität. Und wir müssen uns dessen bewusst sein. Weil nämlich in uns lebt dieser Löwe. Da lebt der König. Da lebt der Sieger. Der Überwinder. Der die ganze Macht hat. Und wenn wir wohin gehen, dann strahlen wir ihn aus. Es ist nicht unsere Kraft, es ist er. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann werden wir nämlich ganz schnell merken, dass manchmal die Menschen aus diesem Kreis verschwinden oder sie fühlen sich angezogen. Und das Gleiche ist mit den ganzen Dämonen und sonstigen Kräften. Wir sind nämlich sicher vor denen, weil die nämlich schon abhauen, wenn sie nur in unseren Aura-Kreis reinkommen. Und je mehr wir uns weiterentwickeln, umso größer wird der. Und je weit das wird so weit kommen wie beim Petrus auch, ne, es war nicht sein Schatten, der geheilt hat, sondern es war diese Herrlichkeit, die er in sich hatte. Er war dieser Träger dieser Herrlichkeit und die hat meterweit ausgestrahlt. Und wenn er dann den Kranken vorbeigegangen ist, dann sind die geheilt gewesen. Und das Gleiche werden wir auch erleben. Aber ne, wir müssen gehen. Petrus ist gegangen und wir müssen auch gehen. Und es ist mir die letzte Zeit so bewusst worden, Gott wird uns aus jeder Not herausholen, aus jedem Loch, wo wir mal hineinfallen, aber er wird uns nicht vom Sofa holen. Wird er nicht tun? Nein, wird er nicht tun. Ja, wir müssen aufstehen. Na? Ist einfach so. Na? solche Couch Potatoes, ja, die werden da sitzen, die werden auf die Erweckung warten, die werden warten, es wird nichts geschehen. Ja, sondern man muss diesen ersten Schritt gehen, man muss mutig sein. Und dann belohnt das Gott. Ja, ich bin mit meiner Tochter öfters unterwegs, wir sind beide ein bisschen so evangelistisch angehaucht. Ja, und wir wissen genau, aus uns können wir nichts. So, was machen wir? Wir beten, Herr, wo sollen wir denn hingehen? So, und meistens haben wir dann den gleichen Eindruck, was weiß ich, dieser Park, ne, oder mal in dieses Dorf oder dahin, ne, und dann gehen wir einfach rum, verteilen die Flyer und dann passieren so komische Dinge. Ne, wie als letztes, da waren wir unterwegs und dann war da so eine alte Frau, die war oben an einem Fenster und meine Tochter geht nur vorbei und winkt ganz fröhlich. Ne, und die sofort zurück, macht das Fenster auf, hey, wer seid ihr? Ne? Und dann, ja, so und so, ja, kommt rein. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, wir sind eigentlich unterwegs, weil wir gerne für Menschen beten möchten. Das sagen wir immer so, ne? Wenn wir Leute ansprechen, wir möchten gerne für euch beten, ne? Und fehlt irgendwas. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat so Knieschmerzen. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, gut, Gott möchte dich heilen, ne? Und wenn du willst, beten wir für dich. Ja, ja, ne? Können wir machen. Gut, also für gebetet und dann gefragt, und? Lauf mal ein bisschen, wie ist es? Ja, dann ist sie gelaufen, ja, schon besser. Schon was passiert. Ja, dann habe ich gesagt, reicht noch nicht. Ja, es muss komplett verschwinden. Also, dürfen wir nochmal beten? Ja, klar. Also, nochmal gebetet. Und dann, lauf. Sie gelaufen, hin und her, oh, der Schmerz ist weg. Schmerz ist weg. Ja, so. Ja, Gott bestätigt das. Und dann haben wir ihr das Evangelium erklärt und dann hat sie mitgebetet. Ja, das sind diese vorbereiteten Werke. Das heißt, wir sollen nicht abkrampfen, ne, sondern wir sollen wirklich in diesen Werken, die vorbereitet sind, wandeln. Ne, und ich muss euch sagen, es macht jedes Mal total Spaß. Ne. Das letzte auch, haben wir gedacht, okay, wir gehen irgendwo zum Grillen hin. Ne, und ja, und bei, da wo der Grillplatz war, da war dann auch noch ein Dorf. So, und dann haben wir beide den Eindruck, okay, gehen wir erstmal evangelisieren, ne, und dann erstmal ein paar gute Steaks. Ja, man kann ja das eine mit dem anderen verbinden. Ne? So, und dann sind wir wieder losmarschiert. Und dann stand da irgendwann so ein Mann in so einer Garage mit zwei erwachsenen Kindern. Ne, dann sind wir wieder hin. Und dann haben wir wieder gesagt, hey, wie schaut's aus? Wir suchen jemanden, für den wir beten können. Und der, aha, ja, gibt's das noch? Ja, wirklich. Das haben wir schon öfters erlebt. Ne, dass Menschen sagen, sie finden es so toll, dass jemand sich auf den Weg macht, um jemanden zu finden, für den er beten kann. Ja, der war hin und weg. Ja, und dann haben wir halt noch erzählt, dass wir eben auch Christen sind und dass wir eben auch quasi auch ihm ein bisschen was über den Himmel erzählen wollen. Und da haben wir wieder gemerkt, der war vorbereitet. 3 Wochen vorher war seine Mutter gestorben und der hat dann gefragt, ja, wo geht ihr jetzt hin? Was ist denn jetzt los mit ihr? So, und dann war der komplett offen, ne, hat zugehört. Und danach haben wir noch für seine Kreuzschmerzen und für sein, was hat er noch gehabt? Rheuma und so, egal. Ne? Und die Kinder haben auch noch zugehört. Ne? Und das sind einfach solche vorbereitenden Dinge. Ne? Bloß wir müssen anfangen zum Laufen. Und wir müssen mutig sein. Ne? Auf die Leute zugehen. Ne? Erst haben beide hatten den gleichen Eindruck, oh Gott, der schaut so vierschrötig aus und so, puh, was wird der uns sagen? Ne? Aber ein guter Tipp ist, das zu zweit zu machen. Na, zu zweit ist man viel mutiger, na, man kann sich ergänzen, man fließt miteinander zusammen, ne, und dann macht es auch mehr Spaß. Ne, und wie gesagt, ich kann euch nur ermutigen, geht diesen ersten Schritt. So. Ja, wieso machen wir das immer alles? Weil wir einfach Söhne sind und keine Sklaven, so wie wir es vorhin gesungen haben. Und irgendwie habe ich, ich habe mittlerweile einen Garten in meiner neuen Wohnung und da habe ich ein Vogelhäuschen und kleine Vögel. Und irgendwie, ich habe die Vögel angeschaut und ich habe erkannt, wie wertvoll ich bin. Und das möchte ich euch einfach heute auch sagen, dass ihr alle so wertvoll seid. Dass ihr einfach alle wirklich diese geliebten Söhne des Vaters seid. Und dass wir auch überhaupt gar keine Sorgen haben müssen, weil wir so einen wunderbaren Papa haben. Und ich finde, diese Beziehung ist nichts Abstraktes, oder man denkt so, oh, wie soll das alles funktionieren? Sondern man kann sich das einfach ganz normal vorstellen, wie mit seinem eigenen Papa. Man kann einfach immer anrufen und man kann alles besprechen, ob es gut ist oder schlecht ist. Und er hat immer ein offenes Ohr für einen und er hilft einem immer, wenn man sagt, ich brauche jetzt eine Bohrmaschine, dann holt er eine Bohrmaschine. genau, oder ja, wenn, oder der Papa fragt, ich habe bald Geburtstag, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und so stelle ich mir auch meinen Papa im Himmel vor, der mir einfach sagt, was wünschst du dir? Und er möchte uns, glaube ich, auch, sein Herz ist ja ein gebendes Herz. Er möchte uns einfach auch diese Wünsche in unserem Herzen einfach erfüllen. Und scheut euch da, glaube ich, einfach nicht, ihm auch einfach eure Wünsche mitzuteilen. Und ich glaube, er freut sich auch einfach, wenn wir unser Herz ihm geben. Auch wenn es einfach mal traurig ist oder wenn es mal verzweifelt ist, dass wir einfach unser Herz ihm hingeben. Genau. Und in Römer 8,15 steht, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Keine Angst mehr vor nichts, nie wieder Angst. Und wenn wirklich mal wieder irgendeine Angst kommt, dann wirklich sagen, nein, in Jesu Namen, nein. Und es ist einfach so ein tolles Leben, wenn wir einfach komplett frei von der Angst sein können. Wir müssen keine Angst um die Zukunft haben, Angst vor Corona haben, Angst vor Jobverlust. Der Vater kümmert sich immer um alles. Ja, er kümmert sich um alles. Und auch um die Zukunft. Um die Zukunft, er kümmert sich so um unsere Zukunft. Denn er weiß, welche Pläne er für uns gefasst hat. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Und ich finde diese englische Übersetzung so toll, dieses Plans to prosper you, not to harm you. Er möchte die Pläne, um uns zu fördern und uns nicht zu schaden. Und diese Pläne dürfen einfach, ja, einfach reingehen, voll Freude und voll Zuversicht, weil die Pläne so super sind. Und unser Begleiter und unser Guide ist da einfach der Heilige Geist. Ich sehe da meine Freundin Melissa beim Canyoning wirklich auf diesem Fels stehen und da musste sie runterspringen in den Fluss. Und sie hat sich nicht getraut und der Guide hat sie an der Hand genommen und zusammen sind sie runtergesprungen. Und ich glaube, so nehmen wir, der Heilige Geist nimmt uns in der Hand als unser Guide und wir springen zusammen einfach in den Fluss und dann wird es einfach super. Amen. Halleluja, wie gut ist Gott. Halleluja, bist du begeistert von deinem Gott? Ich sage, ich werde jeden Tag begeisterter von diesem wunderbaren, herrlichen, starken, liebenden Gott, den wir immer besser kennenlernen dürfen. Halleluja, weißt du, das ist wirklich eine Reise, auf der wir sind, in die Herrlichkeit. Das ist eine Reise, letztlich ist die Reise, es kommt mir gerade, in die Herrlichkeit, wirklich eine Reise direkt ins Herz Gottes, dass wir... Sei er ist ja die Herrlichkeit und alles, was um ihn rum ist, ist die Herrlichkeit. Also wir reisen immer tiefer in sein Herz und das machen wir gerade jetzt und das ist stark. Wir machen es zu Hause, jeder für sich und wir machen es zusammen. Wenn wir hier sind, jedes Mal, weißt du, wenn wir hier sind, erkennen wir auch wieder ein Stück mehr vom Herzen Gottes durcheinander, weißt du, so powerful. Jedem gibt Gott wieder was anderes, was er erkannt hat von Gott, was er mit Gott erlebt hat, das gibt er weiter und dann ist es auch deins. Das ist so powerful, ja. Jeder, ja, uns gehört alles zusammen. Und das ist dieser Vorteil auch, dass wir diese wunderbare, ja, Liebesfamilie sind, wo jeder ein kostbares Stück, ein Goldklumpen ist und ein Goldklumpen bekommen hat von Gott, den er mitteilt. Und deshalb ist es stark, auch wenn wir hier diesen Dienstagabenden zusammen sind, dass jeder etwas von Gott empfangen hat, was er weitergibt. Und es ist kostbar und es baut auf und es baut dich auf. Halleluja. Also Gott ist gut, er freut sich an uns und er möchte, dass wir uns an ihm freuen. Halleluja. Es heißt in Psalm 103, 1 bis 5, ja, es kam mir heute den ganzen Tag. Preise den Herrn, meine Seele. Das sagen wir unserer Seele. Preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, deinen heiligen Namen. Wir sind geboren, wir sind geschaffen, unseren Herrn zu preisen. Und ich sage, egal in welchem Loch du dich mal befindest, wie auch immer du dich fühlst, aber in dem Moment, wo du sagst, so Seele, jetzt preise deinen Herrn, da fängst du an aufzublühen. Boah, ja, Halleluja, das stimmt ja. All mein Inneres, preis den Herrn, dafür bin ich gemacht. Das ist mein Glück und du spürst plötzlich, boah, ja, Halleluja, ist ja alles gut, ist ja alles gut. Diese Dankbarkeit erfüllt dich. Dankbarkeit kommt wieder in dein Herz für alles, was er getan hat. Ja, es preiset oder lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, Leib Christi, vergiss nicht, Volk Gottes, alles, was er dir Gutes getan hat. Deshalb erzählen wir Zeugnisse, viele Zeugnisse. Du denkst, warum so viele Zeugnisse? Ja, weil wir nicht vergessen wollen, was Gott Gutes getan hat. Weil wir uns immer daran erinnern wollen, was Gott an guten Dingen getan hat. Und es ist gut, weißt du, wenn wir abends im Bett liegen, statt zu überlegen, was alles nicht gut gelaufen ist an dem Tag, können wir doch mal uns hinlegen und sagen, Herr, danke. Und überlegen, Herr, wofür kann ich denn jetzt dankbar sein? Ich habe heute in eine Sendung reingeschaut im YouTube und da haben sie einen Altersforscher interviewt und Professor an der Uni. Und das war echt interessant. Ich denke, er war vielleicht auch ein bisschen irgendwie östlich irgendwie angehaucht. Jedenfalls hat er gesagt, also natürlich neben Bewegung, Ernährung und so weiter, was man weiß, was ein langes Leben gibt, sagt er eigentlich das Wichtigste, oder er war nicht Christ, sagt er, ist Dankbarkeit. Powerful, ja? Die Welt erkennt's. Also wie viel mehr wir. Und der sagt, jeden Abend geht er ins Bett und übt 10 Minuten Dankbarkeit und jeden Morgen das Erste, was er macht, sagt es, 10 Minuten zu danken. Ich frage mich dann, wem er dankt, aber Universum oder ich weiß auch nicht genau. Wir fordern ihn. Dachte, der ist echt ganz nah dran. Der ist echt nah dran. Und wie viel mehr haben wir Grund, unserem Herrn zu danken, wenn die Welt es macht? Oh, Halleluja, die sollen uns nicht eifersüchtig machen hier, sondern wir machen sie eifersüchtig. Wir machen 20 Minuten. 20 Minuten danken. Und wir haben einen konkreten Herrn, mit dem wir eine Liebesbeziehung haben und dem wir danken. Und ich sage dir, alles dreht sich, deine Perspektive dreht sich. Wenn du sagst, oh ja, danke für all deine Wohltaten, danke für alles, was du schon für mich gemacht hast, letztes Jahr, gestern, heute. Für die Luft, die ich zu atmen habe. Wenn dir gar nichts mehr einfällt, danke für die Luft. Weißt du, danke. Dass du auf diesem schönen Planeten leben kannst, nicht auf dem Mars. Auch wenn dein Ziel vielleicht dein Traum auf den Mars eines Tages zu fliegen ist, darfst du ja auch. Aber das dauert erstmal ein paar Generationen, bis der so schön ist vielleicht wie die Erde. Wahrscheinlich wird er das nie. Also danke, dass du auf diesem schönen Planeten bist. Danke dem Herrn für seinen heiligen Namen. Warum danken wir, der dir alle deine Sünden vergibt? Hammer! Er vergibt alle, er hat alle deine Sünden vergeben und er wird alle Sünden, die du noch in diesem Leben tun wirst, bevor er wiederkommt oder uns, beziehungsweise uns zu sich nimmt, er vergibt, ist ein vergebender Gott, Halleluja, und wir sind auch Vergebende. Der heilt alle deine Krankheiten, das sind eigentlich nicht unsere, aber alle, ja, es ist so powerful. Alle Krankheiten. Er macht vor keiner Halt. Er sagt nicht, ja, Schnupfen, okay, geht. Aber bei Krebs, da wird es schon etwas schwieriger. Nein, das muss aus unseren Köpfen auch raus, dass wir so Kategorien haben, wo wir sagen, ja, das traue ich dir noch zu. Aber da weiß ich nicht so genau. Nein, er sagt, und das ist alter Bund, ja, ist schon als Vorschatten. Und sie haben es ja auch immer wieder erlebt, ne, die Sache, als sie Plage war und Mose diese eherne Schlange hochgesetzt hat als Vorschatten für das Kreuz. Und alle, die diese Schlange anschauten, wurden geheilt. Das heißt, wenn du Jesus anschaust, was passiert dann? Du wirst geheilt. Du wirst geheilt. Wir müssen nur Jesus anschauen. Deshalb ist es so gut auch, wie diese starke Predigt am Sonntag, sein Angesicht anzuschauen, in seine Herrlichkeit, ihn in seine Herrlichkeit zu sehen, weil es bedeutet Heilung. Es bedeutet Befreiung. Halleluja, du bist frei von den Ketten, die vielleicht noch irgendwo an dir haften wollten. Du bist frei. Der dein Leben vom Tod erlöst. Also kein frühzeitiger Tod. Das gehört nicht zu den Kindern Gottes. Wir leben so lange, bis unser Auftrag vorbei ist. Ich sage immer mindestens 120 Jahre. Okay, wenn deiner schon mit 99 vorbei ist, darfst du gehen. Aber so lange jedenfalls, lass uns entschieden sein, so lange hier auf diesem Planeten zu sein, bis der göttliche Auftrag, den Gott für uns hat, erfüllt ist. Dass wir glücklich, voller Dankbarkeit, dann tschack, eine Stufe weitergehen zu ihm. Halleluja, dafür können wir auch danken, weil er gibt uns langes Leben. Er, heißt es hier, er krönt uns mit Gnade und Liebe. Weißt du, kannst mal gucken, du hast eine Krone auf, du bist gekrönt mit Gnade und Liebe. Das ist eine andere Übersetzung, sagt der Barmen, aber viele Übersetzungen, auch englische, sagt mit Liebe. Der krönt dich mit seiner Liebe. Er krönt dich mit Gnade. Das Gnade auf deinem Leben. Wow, was wären wir ohne die Gnade Gottes? Gar nichts. Er krönt uns mit Gnade, er krönt uns mit Liebe. Du bist eingehüllt in seiner Liebe und nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Du bist vollkommen in ihm. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Weißt du, Gott macht dich satt. Er macht dich satt. Er macht dich satt. Im Englischen heißt es, I shall not want. Nichts brauche ich mehr, nichts vermisse ich mehr, weil mein Gott sättigt mich. Wenn du mal Hunger spürst, sag, Herr, sättige mich, Herr, danke, dass du mich sättigst. Morgens, du stehst auf und sagst, danke, Herr, dass du mich heute sättigst. Sättigst mit deiner Liebe, sättigst mit deiner Gnade, sättigst mit allem Guten. Weißt du, er möchte das machen. Gott ist wirklich gut. Er will dich wirklich mit allem Guten segnen. Er will dir nichts vorenthalten, sondern so, dass du immer irgendwie von hinten rankommen musst oder so, um irgendwas seiner guten Dinge irgendwie zu erhaschen oder irgendwie halb zu stehlen. Nein, du musst Gott nichts stehlen, sondern Gott gibt gerne. Er will dich sättigen, er will uns und zwar täglich sättigen mit Guten. Er will uns sättigen mit seiner Herrlichkeit, satt machen, dass du satt bist. Bis du wieder hungrig bist natürlich, dann macht er dich wieder satt. Immer wieder. Halleluja. Und dann heißt es, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wow. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit erneuert sich unsere Jugend, unsere Kraft wie bei einem Adler. Du bekommst neue Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, sie weht unter deine Schwingen. Und du steigst auf und du fährst hoch. Halleluja. Der Heilige Geist ist mächtig am Wirken. Ich hatte heute Nacht einen Traum und da war ich in einem Haus und es waren einige, ich weiß nicht, wer da war, aber es waren einige von uns dabei. Es war ein Haus ziemlich am Meer und plötzlich, ich mache so die Tür auf und da merke ich, oh, da rollt irgendwas an. Es rollt was an, schnell die Tür wieder zugemacht. Hilfe, was passiert da? Mache ich die Tür wieder auf und ich sehe eine Riesenwelle. Ich sehe eine Riesenwelle auf unser Haus zukommen, eine Riesenwelle. Halleluja. Und ich sagte, der Herr kommt mit einer Riesenwelle auf uns zu. Und vielleicht ist die erstmal, ich habe erstmal etwas Schiss gekriegt, muss ich zugeben. Weil die war 10 Meter oder so hoch und mehrere. Aber ich sagte, lass uns darauf vorbereiten, dass der Herr mit seinem Geist auf uns kommt. Es war so im Haus, alle möglichen haben hier rumgewuselt und hier was gemacht. Also alle waren positiv beschäftigt. Es war jetzt nicht so, dass sie irgendeinen Mist gemacht haben, sondern jeder war positiv beschäftigt. Aber keiner hat so richtig diese Welle gesehen. Und lass uns vorbereiten. Ich meine, es macht auch nichts. Sie kommt halt drüber. Sie kommt ja auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist noch schöner, wenn wir vorbereitet sind und sagen, ja Herr, wow, komm mit deiner Powerwelle, komm mit deiner Riesenwelle, komm, wir machen dir die Tür weit auf. Die sagen hier, Glory Life, wir machen dir, Heiliger Geist, die Tür weit auf, komm mit deiner großen Riesenwelle, die über uns drüber geht, die alles verändert, die uns in Dimensionen bringt, auch der Offenbarung von dir, wo wir dich kennenlernen, wie wir dich noch nie zuvor gekannt haben. Halleluja, danke, wo Befreiung ist, wo Heilung ist, wo Sättigung ist. Halleluja, weil du uns sättigst, Herr, mit allem, mit deinem Wasser, wo unsere Jugend sich erneuert, wo wir jung werden, wo jeder jung ist, frisch ist, keine Schmerzen mehr hat. Halleluja, weil Gott alles übernimmt. Oh, Halleluja, wir geben uns wirklich dir hin. Wir geben uns deinem Wirken hin, Heiliger Geist. Danke, dass du das tust in dieser Zeit. Halleluja, danke, Herr, dass du auf uns kommst wie nie zuvor. Und wir sagen wirklich Ja zu deinem Wirken, auch wenn es über unseren Verstand gehen wird, ganz sicher. Und über alles, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber wir sagen, ja, komm mit deiner Welle, komm wirklich, komm auf uns, komm auf dein Leib, komm auf diese ganze Welle mit deinem Geist, Halleluja, der Herrlichkeit. Danke, Herr, danke, dass durch diese Welle viele, viele in dein Reich hineingespült werden, Herr, Millionen durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Und wir lassen uns einfach los, wir lassen uns mitreißen von dieser Welle, Herr, die alles wegnehmen wird, was auch nicht zu uns gehört. Und danke, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich preise dich, Herr, für dein Wirken. Und wir sagen, ja, Herr, sagst du mit mir, ja, Herr. Ja, Herr, danke für dein Wirken. Danke für dein mächtiges Wirken, das wir nicht mehr werden kontrollieren können. Das müssen wir auch gar nicht, weil Gott ist in Kontrolle. Halleluja. Amen. Halleluja. Die Welle rollt. Amen. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, die Welle rollt. Und sie ist nicht zu stoppen. 10 Meter ist ganz schön hoch. Also hier das Gebäude ist 7 Meter hoch, ja. Also kannst du nochmal 3 Meter dazu tun. Die Welle rollt. Sag's nochmal zu irgendjemand in deiner Nähe. Die Welle rollt. Ist jemand anders. Halleluja. Und weißt du, letztendlich ist alles eine Frage der Perspektive. Das ist heute Abend immer wieder angeklungen. Ist alles eine Frage der Perspektive. Entscheidend ist, welche Perspektive du hast. Und ich habe da dir auch noch eine Schriftstelle dazu, die Gott mir heute Morgen gezeigt hat. Und zwar Johannes 4, Vers 31 folgende, heißt es: In der Zwischenzeit baten Jesus die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Es geht ums Essen, ja. Eine Speise, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Also das ist eine Stelle, die dir so klar zeigt, dass alles letztendlich auf die Perspektive ankommt. Amen. Weißt du, Die ist die Frage des Blickwinkels. Wenn du den Blickwinkel auf die natürlichen menschlichen Dinge hast, dann wird automatisch immer deine Sicht sein: Morgen wirkt Gott. Morgen ist der Tag. Morgen werde ich den ersten Schritt gehen und dann wird Gott mächtig wirken. Amen. Morgen wird die Zeit kommen, wo ich evangelisieren gehen werde und etwas Gewaltiges für Gott bewirken werde. Immer wenn ich auf das Natürliche schaue und auf meine natürlichen Fähigkeiten, dann wird das Wirken Gottes für mich nie im Jetzt erkennbar sein, weil es eben nicht im Natürlichen ist und weil es nicht in den natürlichen Umständen ist, sondern es ist im Geist. Und deswegen sagt Jesus: Hey, hebt eure Augen auf und gewinnt eine andere Perspektive. Gewinnt eine neue Sicht. Und diese Sicht ist: Heute ist der Tag des Heils, jetzt ist die angenehme Zeit. Es hat bereits begonnen. Die Welle rollt. Amen, die Welle rollt. Halleluja. Es hat bereits begonnen. Verstehst du? Jesus sagt im Prinzip: Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und wie tue ich den Willen dessen, der mich gesandt hat? Ich kann den Willen dessen, der mich gesandt hat, nur tun, wenn ich die Sicht dessen habe, der mich gesandt hat. Verstehst du? Weil immer wenn du die Sicht, dieser Welt hast, habe ich schon gesagt, dann wird immer das Wirken Gottes im Morgen sein. Es wird immer morgen sein. Die gewaltigen Dinge, weil du siehst sie ja jetzt nicht. Du musst deine Augen heben, um sie zu sehen. Aber was macht Jesus? Oder was sagt Jesus, was er macht? Er sagt, ich habe eine andere Speise als ihr. Und diese Speise ist die, dass ich auf meinen Vater schaue, dass ich schaue, was er tut. Und aus dem heraus weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Und ich tue sein Willen. Und damit bin ich gesättigt. Und damit bin ich befriedigt. Und damit habe ich alles, was es braucht. Und damit geht es mir immer gut. Damit bin ich immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und ich werde immer Frucht sehen. Amen. Unsere Speise muss die sein, auf Gott, auf Jesus zu schauen und von dort her seine Perspektive zu gewinnen. Und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Zum Beispiel, wir wissen, dass die Ernte reif ist. Amen, wir wissen es. Verstehst du, du kannst immer, es gibt immer noch viel zu viele Christen, die immer sagen, ja, lasst uns beten für die Ernte kommt, irgendwann mal kommt die 1 Milliarde Seelenernte, aber sie wird nie kommen, wenn wir nicht unsere Augen heben, weil Jesus sagt, hey, die Felder sind schon weiß zur Ernte, die Ernte ist schon da. Amen, die Ernte ist schon da. Die Gelegenheiten sind schon da, du musst sie nur erkennen. Du hast gehört, wie der Erich erzählt hat, du musst es nur erkennen, verstehst du? Du musst nur da hineingehen, du musst deine Augen heben. Ja, in dem Fall mussten sie ihre Augen heben, damit sie die Oma oben am Fenster sehen konnten. Das war die Person, die offen war. Jemand anders wäre einfach da gelaufen und hätte gedacht, naja, das ist halt eine Oma am Fenster. Verstehst du? Hebt eure Augen auf. Sag mal, ich hebe meine Augen auf. Halleluja. Meine Speise ist, eine andere Sicht zu haben als die Menschen dieser Welt. Weißt du, daher kommt der Wille des Vaters. Es beginnt mit der anderen Sicht. Und manche sagen, ja, ich muss einfach den Willen des Vaters tun. Ich muss einfach gehorsam sein. Was will er, dass ich tue? Verstehst du, es ist ganz einfach zu erkennen, was er tun will, wenn du seine Sicht hast. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Also was hat er getan, bevor er irgendwas anderes getan hat? Er hat seine Augen gehoben und dann sah er, die Felder sind weiß zur Ernte. Dann sah er, die Welle rollt ja bereits. Erweckung ist schon da, das Wirken des Geistes ist schon da. Da ist schon so viel mehr Herrlichkeit und so viel mehr Gegenwart Gottes da, als du jemals in deinem natürlichen Menschen wahrnehmen können wirst. Aber sie ist schon da im Geist, du musst nur deine Augen heben und sehen. Die Menschen schauen auf sichtbar und sagen, wo ist die Gegenwart Gottes? Also Elia hat gebetet und gesagt, Herr, lass es regnen. Und dann sagt er zum Diener und sagt, schau, halte Ausschau, schau über das Meer. Und der Diener kam zurück und sagt, ich sehe keine einzige Wolke. Aber Elia hat seine Augen gehoben und er hat gesehen, da kommt Regen. Und deswegen sagt er zu dem Diener und sagt, schau nochmal nach. Und der Diener schaut nochmal nach und sagt, ich sehe nur eine kleine Wolke. Eine ganz kleine Wolke. Ich meine, wer schon mal in Israel war, irgendeine kleine Wolke am Horizont gibt es immer mal. Aber das heißt noch lange nicht, dass es deswegen regnet. Amen. Ich sehe eine kleine Wolke, die vom Meer aufsteigt. Und was sagt Elia? Sagt zu Ahab, er soll seinen Wagen anspannen, damit er nicht vom Regen überrascht wird. Verstehst du, der hatte eine andere Perspektive. Weißt du, es ist eine andere Sicht. Neulich habe ich die Predigt gehört von einem bekannten Pastor und er sagte, als er bei sich in der Gemeinde in einen Durchbruch hineingegangen ist, vor vielen Jahren, da war er berührt worden von Gott an einer anderen Stelle und dann kam er in diese Gemeinde ganz neu, er war der neue Pastor und er kam in diese Gemeinde und mit seiner Frau. Und dann haben sie den ersten Gottesdienst gehabt und dann hat er einfach davon erzählt, was er glaubt, wie Gott wirken will und was Gott tun will und so weiter. Und zum Schluss hat er gesagt, so und jetzt setze ich den Heiligen Geist hier im Raum frei. Und dann hat er sich mit seiner Frau vor die Gemeinde gestellt und hat den Heiligen Geist freigesetzt. Und er sagt, und der Heilige Geist fiel auf eine Person. Mit anderen Worten, eine Person wurde mächtig berührt vom Heiligen Geist. Es waren, glaube ich, über 1000 Leute im Raum. Eine Person wurde mächtig berührt vom Heiligen Geist. Und er hat seine Frau angeschaut und seine Frau hat ihn angeschaut und sie haben zueinander gesagt, wir haben's. Es ist da. Es ist nicht mehr zu stoppen. Amen. Also das ist eine andere Perspektive. Also heb deine Augen auf und sieh, die Gegenwart Gottes ist bereits so mächtig da. Seine Herrlichkeit ist bereits so mächtig da. Das sind schon so gewaltige, vorbereitete Werke für dich. Die Felder sind schon weiß zur Ernte. Es ist bereits da. Nicht sage, ja, in vier Monaten, wenn die Corona-Maßnahmen endlich, hoffentlich, vielleicht, aber ganz sicher aufgehoben sind. Oder vielleicht auch nicht. Dann wird es soweit sein. Nein, heb deine Augen auf und sieh, es geschieht bereits. Die Welle rollt, die Herrlichkeit Gottes ist da. Die Felder sind weiß zur Ernte, die Werke sind vorbereitet für dich. Du musst nur hineingehen, du musst nur in ihn wandeln. Heb deine Augen auf und sieh. Also das Problem ist einfach nur, wir heben unsere Augen nicht weit genug auf. Und weißt du, woran das wiederum liegt? Weil wir uns zu wenig Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen. Amen. Und du guckst mal kurz zu ihm hin. Ah ja, Jesus, okay, bist noch da. Aber weißt du, heb deine Augen auf, heißt, richte deinen Blick konsequent auf diese andere Ebene. Richte deinen Blick konsequent auf diese andere Dimension. Richte deinen Blick konsequent auf die Herrlichkeit Gottes. Und du gewinnst eine Perspektive, die jenseits der Perspektive dieser Welt ist. Und dann siehst du vielleicht eine Person, die berührt wird vom Heiligen Geist. Beziehungsweise deine natürlichen Augen sehen eine Person, die berührt wird vom Heiligen Geist. Aber dein Geist sieht bereits eine Welle, die über Millionen von Menschen geht. Amen. Halleluja. Weißt du, das heißt auch in der Bibel, verachtet nicht die kleinen Anfänge. Amen. Die Frage ist immer, wie hoch geht deine Perspektive? Was siehst du? Also ich habe eine solche gewaltige Erwartung. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr so eine intensive Erwartung gehabt, dass Gott etwas Neues tut wie jetzt. Also ich glaube, wie seit 10 Jahren nicht mehr, dass jetzt die Zeit ist. Amen. Und vor 10 Jahren, da hatten wir einen starken Durchbruch in diese neue Ebene der Herrlichkeit Gottes. Das ist schon fast 11 Jahre her. Ja. Also, und damit verbunden war diese Erwartung. Ich weiß noch genau, ich meine, es war auch verrückt im Endeffekt. Weißt du, es war am Anfang, es war eine kleine Sache, verstehst du? Klar, es sind neue Wunder passiert, aber es war eine kleine Sache. Und ich weiß noch, einmal dann, als die Herrlichkeit Gottes fiel, hatten wir damals schon Intensivabend, ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht, es war irgendwas anderes. Aber es war so eine Veranstaltung unter der Woche und da waren vielleicht 30 Leute im Raum und der Heilige Geist hat gewirkt und ich selber bin unter der Kraft Gottes am Boden gelegen und habe mich da gewälzt und obwohl ich eigentlich der Leiter war, ja, in der Kraft Gottes. Und dann lag ich so am Boden, weißt du, und das war eher ein demütigendes Gefühl eigentlich. Ja. Also es war nicht jetzt so das Gefühl, boah, die Herrlichkeit, ich bin ein Träger der Herrlichkeit. Nein, sondern ich lag da selber am Boden und konnte nicht aufstehen und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, weißt du, an diesem Punkt, wo ich mich eigentlich mehr gedemütigt gefühlt habe als irgendwas anderes, sagt der Heilige Geist zu mir, und diese Herrlichkeit, die du jetzt spürst, die wird alles verändern. Diese Herrlichkeit, die du jetzt spürst, wird alles verändern. Eine kleine Versammlung. Und Gott hat es gemacht. Über die ganzen letzten Jahre, Schritt für Schritt, hat diese Herrlichkeit alles verändert. Halleluja. Und ich glaube jetzt, ihr Lieben, wenn ich jetzt meine Augen aufhebe und der Heilige Geist sagt es mir immer wieder, heb deine Augen auf und heb sie noch weiter auf. Aber wenn ich jetzt meine Augen aufhebe, weißt du, was ich dann sehe? Dann sehe ich genau das, was Irina heute Nacht im Traum gesehen hat. Dann sehe ich diese riesige Welle und dann sehe ich, dass jetzt gerade in dieser Zeit etwas auf uns zukommt. Etwas, was noch so viel größer ist als das, was damals auf uns gekommen ist vor über 10 Jahren, wo Gott zu mir gesagt hat, das, was jetzt auf dir ist, das wird alles verändern. Ja, ich habe mir das damals nicht vorstellen können, wie das geht. Hinterher habe ich es in Frage gestellt und dachte, hey, da warst du irgendwie ein bisschen komisch drauf, das hast du dir eingebildet. Ja? Da lagst du am Boden und irgendwie da, ja, und da habe ich mir irgendwas eingebildet. Aber genau so war es, verstehst du? Genau so ist passiert. Das war winzig klein, nicht zu sehen im Sichtbaren. Aber es hat sich entfaltet. Aber ich sage dir, jetzt ist die Zeit, wo Gott bereits einen neuen Samen gesät hat. Amen. Und er mag jetzt noch winzig klein sein. Aber ich sagte, da kommt eine Welle und es wird all das, oder ist eine Welle, die ist schon da, das wird all das in den Schatten stellen, was wir jemals bisher zuvor gesehen haben. Halleluja. Amen. Und es wird die Nationen verändern. Oh, ich prophezei es dir. In Jesu Namen. Heb einfach deine Augen auf und sieh. Halleluja. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss. Halleluja. Lass uns durch unseren Blick erheben. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, Herr, wir danken dir für das Neue, was du jetzt tust. Herr. Wir danken dir für die neue Zeit, in die wir gehen, Herr. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du für die bereitet, die dich lieben. Deswegen, woher sollen wir im Natürlichen genau wissen, wie es aussieht? Ja, wir können es nicht wissen, wir können es nicht sagen, aber wir können es ergreifen. Wir können unseren Blick erheben und wir können sagen, ja, danke, Vater, für eine neue Ebene deiner Gegenwart, eine neue Ebene deiner Herrlichkeit, mit der du jetzt über deine Söhne und deine Töchter kommst, Herr, mit der du uns jetzt heimsuchst, Herr, mit der du jetzt uns erfüllst, Herr, mit der du uns jetzt übernimmst, jetzt in dieser Zeit, indem wir unsere Augen heben und sehen, ja, im Sichtbaren mag es wie eine kleine Wolke sein, fern am Horizont, Herr, aber bei dir im Geist ist es bereits ein riesiger Wolkenbruch. Bei dir im Geist ist es bereits eine riesige Welle, Herr. Die Felder sind weiß zur Ernte, Herr. Die Dinge sind vorbereitet von dir, Herr. Deine Gegenwart hält Einzug in deinen Leib wie nie zuvor und wird alles verändern. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn es am Anfang im Sichtbaren vielleicht erst noch Einzelne sein mögen, Herr, aber wir sagen und wir wissen und wir glauben, es ist nicht mehr zu stoppen. Es ist nicht mehr zu stoppen. Halleluja. Es hat begonnen und es ist nicht mehr zu stoppen. Halleluja. Wir haben begonnen, es zu ergreifen. Wir haben begonnen, es zu sehen im Geist. Und damit ist es nicht mehr zu stoppen, Herr. Eine neue Ausgießung deines Geistes, eine neue Ebene deiner Herrlichkeit, eine neue Dimension deiner Gegenwart ist nicht mehr zu stoppen. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Und wir preisen dich dafür, Herr, dass wir da hineingehen, Herr. Wir danken dir für diese Zeit, Herr. Oh, wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Und wir sagen, ja, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, auf jeden hier in diesem Raum. Komm, Heiliger Geist, auf jeden über Livestream. Komm, Heiliger Geist, auf jeden, der nicht mal jetzt hier zugeschaltet ist, vielleicht diese Botschaft gar nie hört. Im Natürlichen. Aber komm auf ihn, wie wenn er im Geist sie gehört hätte. Komm auf ihn, jetzt da, wo er ist, in seinem stillen Kämmerchen, in seinem Schlafzimmer, in seinem Wohnzimmer, wo auch immer, bei der Arbeit, am Arbeitsplatz. Komm auf sie mit deiner Kraft, Herr. Komm auf sie mit deinem Geist, Herr. Komm mit diesem neuen Bewusstsein, dass Gott jetzt da ist und dass jetzt sein Ruf erschallt. Ja, kehrt um zu mir. Jetzt ist die Zeit, zu mir zu kommen. Jetzt ist die Zeit, euch auszurichten auf die Herrlichkeit Gottes wie nie zuvor. Jetzt ist die Zeit, euren Fokus neu zu justieren auf mich wie nie zuvor. Jetzt ist die Zeit, wo ihr, wie wenn es um euer Leben gehen würde. Und es geht darum letztendlich, hineinpresst in mich und in meine Herrlichkeit hinein. In Jesu Namen, jetzt ist die Zeit, jetzt geht dieser Ruf aus und ich danke dir, Herr, dass dieser Ruf gehört wird, dass dieser Ruf gehört wird, Herr. Nicht nur bei Hunderten, nicht nur bei Tausenden, sondern bei Millionen von Menschen, Herr. Ja, bei Abermillionen von Menschen, Herr. Hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, Herr. Überall auf der Welt, Herr. Danke, Herr, dass dieser Ruf jetzt in dieser Zeit gehört wird. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Und wir können es erkennen, wenn wir einfach nur unseren Blick heben, unsere Augen aufheben und sie nicht mehr sinken lassen. Also darin liegt das Geheimnis. Nicht nur deine Augen aufzuheben, sondern das Geheimnis liegt darin, sie nicht mehr sinken zu lassen, deinen Blick nicht mehr sinken zu lassen. Wenn du deinen Blick nach oben ausgerichtet hast, dann lässt du ihn nicht mehr sinken. und du bleibst drauf und du siehst es. Weißt du, so wie Elia drauf geblieben ist. Er hat die kleine Wolke gesehen und er ist drauf geblieben und er hat den Regen gesehen. Halleluja, er hat es gesehen. Halleluja, danke Vater, danke Jesus, und wir sehen es, wir sehen deinen Regen, Herr, wir sehen deine Herrlichkeit, wir sehen deine Zeiten der Erquickung, Herr, wir sehen deine Ausgießungen, Herr, wie nie zuvor, Herr, Halleluja, und wir vertrauen dir und wir glauben dir, die Völker werden es sehen, Herr, und sie werden kommen, Herr, sie werden kommen, Herr, und sie werden sagen, ja, kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes, lasst uns ziehen, Halleluja. Denn Weisung wird ausgehen aus deiner Herrlichkeit und das Wort des Herrn aus Jerusalem. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Wir preisen dich. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Und wir geben dir die Ehre. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Zeit, in der wir leben dürfen, Herr. Danke, Jesus, für diese Zeit, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Oh. Shakarambanda, da, da, da, da. Oh, Rabasikaba, da, da, da, da, da, da. Ja, lass ihn dich berühren, lass ihn dich berühren, lass ihn auf dich fallen. Lass den Geist auf dich fallen. Lass ihn auf dich fallen. Halleluja. Auch du über Livestream. Lass den Geist auf dich fallen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lasst uns einfach noch hineinsäen zum Schluss in diese Gegenwart. Lasst uns einfach vom Heiligen Geist führen und einfach hineinsäen in das, was er tut. So wie er es dir zeigt, wenn du hier im Raum bist, kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt und dann überweisen, oder du kannst ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann sind jetzt die Informationen eingeblendet, kannst du über Überweisung, PayPal oder Kreditkarte geben. Tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Lass uns einfach hineinsehen in diesen Raum seiner Herrlichkeit. Danke, Vater, für eine frische Herrlichkeit, die jeden Einzelnen von uns durchspült und überspült und überflutet, Herr. Danke, Vater, dass du den Speicher von jedem Einzelnen von uns nicht nur auffüllst, Herr, sondern bis zum Überfließen bringst, Herr. Halleluja. Übersprudelnde Herrlichkeit. Überfließende, übermäßige Herrlichkeit. Halleluja. Über das weit hinaus, was wir brauchen, Herr. Danke, Vater, dafür. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns dir einmal durchgeben und du tust einfach, was er dir gezeigt hat. Auch du, der du über Livestream zuschaust, tust, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. So viele Zeichen und Wunder, die passieren auch um uns herum. Immer weiter und immer stärker. Hier habe ich ein Zeugnis von der Drea, die schreibt, dass sie hat eine Zeitverkürzung erlebt bei der Fahrt mit dem Auto zur Arbeit. Sie hat 6 Minuten zur Arbeit gebraucht, wo sie normalerweise 20 Minuten braucht. Das ist der Hammer. 6 Minuten. Sie schreibt, sie ist um 6:55 losgefahren und sie war um 6:45 da. 6 Minuten. Halleluja. Normalerweise ist sie um 6:45 da. Preist den Herrn. Das ist der Hammer. Ja? Das ist ein Zeichen seiner Herrlichkeit. Preist den Herrn. Ja, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Jemand schreibt hier, ich hatte heftige Schmerzen in der Halswirbelsäule. Ich schätze, dass Gelenkschmiere fehlte, da es sehr geknirscht und geknackt hat. Ich konnte nachts kaum schlafen. Nach dem Heilungsgebet eben in der Schule, das war letzte Woche in der Glory Life Schule, über Livestream, ist es zu 90% besser geworden. Es knirscht nur noch ein ganz wenig und ich glaube, dass der Rest sich zu seiner Ehre auch noch auflösen wird. Halleluja. Amen. Liebe Grüße. Preist den Herrn. Halleluja. Hier haben wir aus einem Glory House ein Zeugnis oder 2 Zeugnisse. Ein Mann hatte mit den Stimmbändern Probleme. Er konnte nur leise sprechen. Nach dem Gebet war seine Stimme deutlich lauter. Preist den Herrn. Eine Frau hatte am rechten Ellenbogen Schmerzen. Sie war beim Arzt und bei der Untersuchung haben sie festgestellt, dass aus dem Knochen irgendetwas herauswächst und sie wissen nicht, was das ist. Sie hatte eine Bandage auf dem Ellenbogen und eine auf dem Handgelenk. Während dem Gebet hat sie im Glauben die Bandage abgemacht. Die Schmerzen sind komplett verschwunden. Sie hat die Hand hoch und runter gemacht. Sie ist vollkommen geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Hier auch aus dem Glory House. Wir haben für einen jungen Mann gebetet, dass er wegkommt von Drogen und Alkohol und eine Frau findet. Er hat eine Frau bekommen, die auch geraucht und Alkohol getrunken hat. Da haben wir für beide gebetet. Das ist auch gut, ne? Du betest für einen Alkoholiker und dann hast du zwei nachher. Dann haben wir für beide gebetet. Jetzt nehmen beide keinen Alkohol und keine Drogen mehr und die Frau raucht auch nicht mehr, nur er raucht noch Zigaretten. Sie haben vor kurzem einen gesunden Sohn bekommen und sind glücklich, dass sie eine Familie haben. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preis den Herrn. Zuerst ein Alkoholiker, dann zwei Alkoholiker, dann null Alkoholiker. Preis den Herrn. So ist Gott am Wirken. Hier aus dem anderen Glory House, nach einem Wort der Erkenntnis des Leiters im Glory House am 10.2. über Drüsenleiden und dem Gebet für 5 Personen kam nun von der ersten Person die Rückmeldung, dass seitdem ihre Schmerzen in der Schilddrüse komplett aufgelöst sind. Preis den Herrn. So stark. Lass uns Jesus die Ehre geben und lass uns die Sammlung zusammen segnen. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der heute Abend hineingesät und hineingegeben hat in diesen wunderbaren Boden, Herr, deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, auch das sind Saatkörner, Herr, im Hinblick auf das, was du tust. Und während wir ein Saatkorn säen, das wir gesät haben, Herr, wenn wir unseren Blick erheben, Herr, dann säen wir bereits die Ernte, Herr. So wie der Bauer seinen Blick hebt, während er das Saatkorn sät und sieht, da ist eine gewaltige Ernte, die kommt und die vorbereitet ist. Und in dem Namen Jesus, Herr, danke ich dir, Vater, dass diese gewaltige Ernte zu jedem Einzelnen kommt, Herr. 30-fach, 60-fach und 100-fach. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow. Sein Geist ist am Wirken. Am Donnerstag, 19 Uhr, haben wir wieder Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Das sind wirklich starke Zeiten jetzt. Immer Donnerstag, diese Zeit vor der Glory Life Schule. Seid einfach mit dabei. Ab 19.05 Uhr ist der Livestream. Seid mit dabei, hier live dabei oder über Livestream. Und dann geht das Ganze nahtlos ja über dann in die Glory Life Schule. Um 19.30 Uhr Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderung. Diesmal mit Thierry Kopp aus Frankreich hier im Zentrum. Der hat übrigens ein starkes Zeugnis. Das ist ein ehemaliger Zuhälter, saß im Gefängnis und Gott hat ihn rausgeholt und jetzt hat er mächtig in Zeichen und Wundern und prophetischem Gebrauch aus Frankreich. Also das wird ein starker Abend werden. Halleluja. Preist den Herrn. Seid möglichst live mit dabei. Wie gesagt, du kannst kostenlos schnuppern 3-mal. Dann musst du dich anmelden. Livestream gibt es natürlich auch für alle Schüler. Und also das wird ein gewaltiger Abend. Freitag 19 Uhr Connected Jugendgottesdienst hier im Zentrum für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Also seid mit dabei, wenn ihr zu dieser Altersgruppe gehört. Und dann Sonntag haben wir um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Anmeldung ab 9.45 Uhr. Lade deine Freunde, Bekannte, Verwandte zu diesem besonderen Ereignis mit ein. Und dann 45 Minuten nach Ende des Gottesdienstes findet wieder das Familientreffen für junge Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern hier im Hauptsaal statt. Ende gegen 16 Uhr für Kinderbetreuung ist gesorgt. Also, wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, sei mit dabei mit Christian und Moni, das wird eine super starke Zeit. Und wir werden dann direkt nach dem Gottesdienst weiter düsen nach Hamburg, weil am Sonntagabend um 19.30 Uhr für alle Hamburger, die jetzt zugeschaltet sind, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst wieder im Leonardo Hotel. Ich freue mich drauf, das Leonardo hat wieder offen, Halleluja. Also Mexiko-Ring 1, seid mit dabei, betet mit dafür. Es wird eine starke Zeit werden. Am Montag ist dann noch um 19 Uhr ein Glory Life Intensivabend, auch im Leonardo Hotel mit uns und dem Hamburger Team. Das wird auch stark werden. Seid mit dabei, wenn ihr einfach aus der Umgebung von Hamburg kommt. Und dann nächsten Dienstag wieder ab 19 Uhr Glory Häuser an unterschiedlichen Orten, Mini-Gottesdienste in der Region, darüber hinaus in ganz Deutschland und darüber hinaus. Jetzt ist gerade auch schon ein Glory House in der Schweiz in Gründung. Also preist den Herrn, Gott ist am Wirken überall. Seid mit dabei, möglichst live natürlich. Es gibt ja das Infektionsschutzkonzept, also passt alles. Und jetzt zum Schluss noch eine Vorschau. Voraussichtlich am 21. März werden wir unsere nächste Taufe haben hier im Zentrum. Das ist also schon in 2,5 Wochen. Wenn jemand noch nicht getauft ist als Erwachsener, kannst du dich noch schnell dazu anmelden. Und wie gesagt, voraussichtlich 21. März wird der Termin sein und du bist dabei. Die Astrid ist gerade dabei, mit allen, die sich schon angemeldet haben, den Termin abzuklären. Wenn es bei allen passt, dann bleibt es bei diesem Termin. Gut, alles, was sonst noch läuft in eurem Umfeld, Glory House Leiter fragen, Aufbruch, neuer Aufbruch liegt ja aus für März, April mit Zeugnissen, auch übrigens auch Infos zu dem neu startenden Dienst Glory Business Lounge, startet am 28. März für alle Geschäftsleute und solche, die einfach wirklich von Gott im Geschäftlichen gebraucht werden wollen, einfach im Anschluss an den Gottesdienst wird es ein Treffen sein am 28. März, könnt ihr euch schon darauf vorbereiten, da ist auch ein kleiner Artikel drin im Aufbruch darüber, also lest nach, auch sonst aktuelle Dinge findet ihr im Aufbruch, Zeugnisse, Wunderberichte natürlich wie immer. Also das lohnt sich, da reinzuschauen. Gebet für die Kranken, Besuchsdienst, Gebet und Beratungs. Hier sind die Zeiten, die über die Telefonhotline laufen. Also da könnt ihr anrufen oder ihr könnt unter besuchsdienst@glorylife.de einen Termin ausmachen, wenn ihr Besuch wollt durch ein Heilungsteam. Halleluja. Preist den Herrn. Sag zu deinem Nachbarn oder zu jemandem in deiner Nähe, du bist gesegnet. Mit einem mächtigen Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Wenn du nur deine Augen hoch genug hebst, dann kannst du es sehen. Alles ist dir möglich. Gott ist mit dir. Gott ist auf dir. Gott ist um dich herum. Und Gott führt und leitet dich. Jeden Tag deines Lebens. Und er gibt dir göttliche Gelegenheiten. Das Evangelium zu verkünden, die Kranken zu heilen, Gebundene zu befreien. Die Felder sind weiß zur Ernte. Gebrauche, was du hast. Und Gott ist mit dir. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Habt den besten Abend auch hier über Livestream. Habt den besten Abend, habt die beste Zeit. Ihr seid gesegnet. Am Donnerstag sehen wir uns zum Gebet und zur Glory Life Schule. Amen.